cause I've given up on me, I've given up on Marcus. I'm carrying my casket, looking for the enemy. I'm down on my knees, surrendering to Valerie. And all I feel, my head is racing. I feel my shoulders bracing. I know I'm sick to my bones. Betray each other, and I'm just another lover to her. Take me far from this sweet city stench, where friends all betray each other, and I'm just another lover to a friend, to a friend, to a friend, to a friend. Das war Jamie T. mit seinem Track Turn on the Light. Jamie T. hatte 2007 sein Debütalbum veröffentlicht, Panic Prevention. Aus Wimbledon kommt er, also Südlondon, und hat damals einen ziemlich großen Erfolg gehabt. War so ein bisschen im Fahrwasser von, wie heißt er noch, Lily Allen. Auch so soundmäßig relativ ähnlich, fand ich zumindest damals. Und jetzt ist Jamie T. zurück mit seinem dritten Album. Das trägt den Titel Carry on the Grudge. Davon war er gerade mit dem Track Turn on the Light zu hören. Hier beim Sunday Service gibt es noch Musik von King Tuff. Die machen den schönsten Garage Rock. Dann Childhood, eine junge, sympathische, talentierte Band aus London. V for the Vaselines, das neueste Album von den Vaselines aus Schottland. Martin Carr von den Boo Radleys. Alan Oehe ist mit dabei. Sun Ra. Und hier kommt Letitia Sadier. Ihr kennt sie alle als damals oder ehemalige Keyboarderin, Sängerin von Stereolab. Jetzt mit einer Solo-Platte. Something Shines heißt diese. Hier ihr Track Butter Side Up. Thank you. Das war Letitia Sadier mit ihrem Song Butter Side Up vom neuesten Album Something Shines. Die ganze Platte klingt ziemlich arty und ein bisschen zu viel Synthi-Sounds, ein bisschen zu viel langgezogene Vokalpassagen und ganz ehrlich, ich glaube, Letitia Sadier hat noch nie richtig gute Soloplatten gemacht. Sie war immer nur richtig gut an der Seite von Tim Gane und diversen anderen Mitstreitern bei Stereolab. Und vielleicht sollte sich die Band doch wieder mal zusammenraufen und tolle Platten aufnehmen. Da würden wahrscheinlich alle Beteiligten mehr von haben. King Tuff als Kontrastprogramm. Die machen schönsten Garage Rock auf ihrem neuesten Album Black Moon Spell. Hier kommt der Track Headbanger. I knew it when I saw your record. was für ein großartiger Popsong. Das war Martin Carr mit seinem Track Santa Fe Skyway von seinem neuesten Album The Breaks. Martin Carr dürfte nicht jedem von euch ein Begriff sein, zumindest vom Namen her nicht, aber vielleicht kennen ihn viele noch von seiner alten Band. Das waren The Boo Radleys. Die kamen aus England und haben in den 90er Jahren ziemlich viele gute Platten veröffentlicht. Eine davon, eine Single zumindest, ist auch mal in den Top 10 der britischen Charts gewesen. Und ich habe mir gedacht, ich spiele mal was ganz Altes von denen, und zwar von einer der ersten EPs hier, die Boo Radleys mit Finest Kiss, schönster Shoegazer-Sound aus den frühen 90er Jahren. We'll be right back. Finest Kiss, das waren die Boo Radleys. Bei dem Song bin ich doch ganz nostalgisch hier. Das Ganze ja aus den frühen 90er Jahren, Shoegazer Sound aus England. Die Boo Radleys, nachdem sie dann ihre erste LP und ein paar EPs veröffentlicht hatten, bekamen dann auch einen Deal bei Creation Records, dem Label von Alan McGee. Und das war damals schon immer eine ziemlich große Nummer, bei Creation unter Vertrag zu sein. Und ja, Dan veröffentlichte einige gute Platten. 99 war dann Feierabend nach über 10 Jahren Boo Radleys. Martin Carr machte mit einer Band namens Brave Captain dann noch weiter, veröffentlichte einige Solo-Platten, was heißt einige? 15 Stück an der Zahl waren es, glaube ich. Und die neueste heißt The Breaks, von der noch ein Track für euch hier. Martin Carr mit dem Track Mountains. Is her look inviting me? are ready to attack. Make her wait. I'm confused but can't decide, leaving it too late. Oh, high tide, low tide, when am I gonna get a ride? Right across the water, wanna meet someone's daughter. High tide, low tide, when am I gonna get a ride? Right across the ocean. Take her home. If she keeps ignoring me, I'll end up skin and bone. High tide, low tide, when am I gonna get a ride? Right across the water, wanna meet someone's daughter. High tide, low tide, when am I gonna get a ride? Right across the ocean. Ihr hört natürlich immer noch den Sunday Service, und das gerade eben waren The Vaselines mit ihrem großartigen Track High Tide, Low Tide von ihrem Album V for Vaselines, und das ist ihr Album der Woche beim Sunday Service. Zu den Vaselines gibt es wirklich richtig viel zu erzählen. Die Band kommt aus Glasgow, Schottland, und wurde gegründet von Eugene Kelly und Francis McKee damals 1986. Haben 2, 3, 4 Singles veröffentlicht und dann auch ihr erstes Album Dum Dum. Das erschien 1989, und kurz nach der Veröffentlichung hat sie die Band auch aufgelöst und wurde dann aber ziemlich bekannt, indem nämlich Nirvana Kurt Cobain bei, ich glaube, irgendwelchen MTV Unplugged aufnahm, die Tracks von den Vaselines gecovert hat, zum Beispiel Son of a Gun oder Molly's Lips. Und dadurch ist die Band wieder relativ bekannt geworden. Ich habe da eine kleine Anekdote zu erzählen. Ich bin mal getrampt von Roskilde, vom Festival in Dänemark, zurück hier nach Hamburg, und bin in so einem VW-Bus mitgenommen worden. Der Daddy vorne, der fuhr, hinten saß die Tochter mit ein paar Freundinnen. Die waren gerade so vielleicht 16, 17 und klimperten auf der Gitarre so ein paar Songs. Das waren halt Son of a Gun oder auch Molly's Lips. Und als ich dann fragte, ob die da auch noch wüssten, von wem die Songs wären, meinte natürlich, ja, na klar, von Nirvana, von Kurt Cobain. Als ich dann meinte, dass es eine Coverversion wären und dass es von den Vaselines war, dann ist für die noch eine Welt zusammengebrochen, dass ihre Lieblingssongs nicht von Nirvana waren. Tja, das war natürlich noch zu Zeiten, als Kurt Cobain auch noch lebte. Dann hat sich die Band mal kurz reformiert zu so einem Konzert von Nirvana in Schottland irgendwann 1990, waren sie im Vorprogramm, aber auch das war nur eine kurze Stippvisite. Dann hat Eugene Kelly hat eine Band gegründet namens Captain America. Die hat damals dann aber allerdings Probleme bekommen mit den Marvel Comics, weil es dann eine kleine Comic-Figur gibt, mussten sich umbenennen in Eugenius, und aber auch da gab es nie viele tolle, großartige Platten. Die Vaselines sind immer so sein bestes Werk gewesen, und ich bin erstaunt, dass die Band wieder zurück ist mit der Euphorie und mit der Frische der Jugend von damals, von Mitte der 80er Jahre sozusagen. Ziemlich großartig. Hier weiterer Track, The Lonely LP von The Vaseline's. Das war der Track The Lonely LP von The Vaseline's von ihrem neuesten Album V for Vaseline's und das ist hier Album der Woche beim Sunday Service. Die Band hat sich dann immer wieder mal zusammengerafft, um einige Shows zu spielen live und dann gab es 2008, muss es gewesen sein, dann wirklich die offizielle Neugründung von den Vaseline's mit natürlich immer noch Eugene Kelly und Francis McKee, so muss es heißen, den beiden Hauptmitstreitern hier, die auch nur im diesem Doppelpack eigentlich kongeniale Songwriter sind und die Chemie zwischen den beiden, zumindest in der Band, funktioniert ganz, ganz hervorragend. 2010 gab es dann das zweite Album, ich glaube damals Sex with the X betitelt und jetzt wie gesagt das dritte neueste Werk von den Vaseline's. Immerhin, wenn man eine Band 86 gründet, darf man 2014 auch schon mal irgendwann die dritte Platte veröffentlichen. Auf gesamte Länge gibt es hier und da schon, sag ich mal, ein bisschen Leerlauf, aber trotzdem 3-4 richtig großartige Songs sind drauf auf dieser Platte und dass die immer noch in diesem Alter so frisch klingen, wie gesagt, finde ich hervorragend. Deshalb auch verdienterweise hier der Orden Platte der Woche, Tusch für die Vaselines und noch ein Track, nämlich One Lost Year. Vaselines hörten wir mit ihrem Track One Lost Year. Mehr zum neuesten Album wie For Vaselines könnt ihr auch nachlesen auf der Homepage unter sundayservice.de. Childhood sind eine neue, frische, junge Band aus London, die diese Woche mit Lacuna ihr Debütalbum veröffentlicht. Ich habe sie schon mal live gesehen vor 2 Wochen beim Reeperbahn-Festival hier in Hamburg und war erstaunt, wie cool diese Band live auf der Bühne war. Der Frontman, Sänger, Gitarrist heißt Ben Romans Hopcraft, hat eine total coole Frisur, so ein bisschen Dante-mäßig, der Verteidiger vom FC Bayern, also richtig so ein Lockenkopf, ist auch ein ziemlich großer Typ und hat ohne viel Star-Allüren, aber auch ohne viel Peinlichkeiten da eine ziemlich gute Show mit seiner Band abgeliefert. Und da wirklich eine sehr hörenswerte Platte auch hier von Childhood, der Track As I Am. So cruel to her, them is a wall of eyes. You know she's so kind to me. So when you're booked and she's your enemy. Now after all that I've done for you, could you not at least try to let me have this last meal without you turning it into a battle? Guy Now, das war ein Track von dem Typen mit dem, ja, Kassenbrillengestell. Erlend Oeje kennt ihr natürlich von The Whitest Boy Alive, dem sich ja vor kurzem aufgelöst. Die Kings of Convenience haben seit längerem eine Auszeit, also macht Erlend Oeje eine Soloplatte. Legao heißt die, erscheint diese Woche und hat ein bisschen zu viele Streicher im Gepäck, wie gerade eben gehört, bei diesem Song hier, Bad Guy Now. Bad Guy war für viele auch immer Sun Ra, aber ja, für viele aber auch ein großer Wegbereiter des Free Jazz. Sun Ra geboren 1914, hätte dieses Jahr also 100. Geburtstag gehabt. Das wird gefeiert in einer fetten Compilation. Die nennt sich In the Orbit of Ra auf zwei CDs. Ja, schön kompiliert. Alles Mögliche, was Sun Ra an ja, guten Songs sozusagen mal aufgenommen hat. Das ist ganz schwer, weil ich glaube, er hat wirklich über 100 Platten veröffentlicht. Aber ein paar gute Tracks sind hier auf jeden Fall drauf, auf dieser In the Orbit of Ra Compilation. Wir hören hier Sun Ra and his Solar Myth Orchestra mit dem Track The Lady with the Golden Stockings. Und auch letzter Track für heute. Ich danke fürs Zuhören. Wir hören uns wieder nächste Woche. Hier kommt Sun Ra.